Ein gespenstiger Bergmann führt irre. Einmal ritt ein beherzter Mann ganz allein in den Abenddämmerung nicht weit von Annaberge auf der gewöhnlichen Heerstraße daher. Da sah er plötzlich einen alten Bergmann vor sich hergehen. Als er an ihn herankam, bot er ihm einen guten Abend, aber er erhielt keine Antwort, ebenso wenig auf die Wiederholung seines Grußes. Da er etwas hitzig war, schrie er: »Ei, so soll dich Grobian doch gleich der Teufel!« und zog ihm eins mit der Reitgerte über. Aber siehe, auf einmal wusste er nicht mehr, wo er war. Er ritt bis in die Nacht in der Irre herum. Erst gegen Mitternacht hörte er Stimmen. Auf seinen Ruf hin kamen Leute. Als er fragte, wo er sei, sagten sie ihm, dass er in seinem Heimatort wäre. Man führte ihn bis an sein Haus, das er auch nicht erkannte. Erst als seine alte Mutter mit einem Lichte vor die Türe trat, wusste er wieder, wo er war. Und der Bergmann hatte ihn geäfft. Die Trinkspielstories. Geschichten. Später wird's Hausstunden.